Ein Sprecher des Konsultativrates für die nationale Aussöhnung nahm am 3. August eine Stellung und verurteilte die Kampagne der südkoreanischen Behörden gegen den zweiten ICBM-Testschuss der TVRK. Er sagte wie folgt: Der südkoreanische Machthaber berief in der Mitternacht die quasi dringliche Sicherheitssitzung ein und bestand auf einer harten Gegenmaßnahme. Dazu gehören die gemeinsame Schießübung der ballistischen Rakete mit den USA, die zusätzliche Stationierung von 4 Schussrampen von Saad, die Forcierung der Verhandlungen mit den USA zur Revidierung der Raketendichteschnur und die Überprüfung des Plans für die separaten Sanktionen gegen den Norden. Die betreffenden Unterstellten gaben die sogenannte Regierungserklärung ab, reden von der schwerwiegenden Drohung und der diplomatischen Isolierung und dem wirtschaftlichen Druck und propagieren die Anordnungen des Machthabers auf der Sicherheitssitzung als 4-Punkte-Entscheidungen und betteln hier und da bei amerikanischen und japanischen Dienstherren um deren Verwirklichung. Besonders besprachen die südkoreanischen Militärs zusammen mit dem Chef des amerikanischen Generalstabs und dem Befehlshaber der pazifischen US-Armee über die militärische Maßnahme gegen den Norden, führten schon zusammen mit den Yankees die gemeinsame Schussübung der ballistischen Rakete und die gemeinsame Luftangriffsübung und Einsatz von strategischen Bonbon B-1B hintereinander durch und offenbaren sogar die Absicht für den eigenständigen Präzisionsschlag gegen das Kriegskommando und die bedeutendsten Anlagen des Nordens. Unter Berufung auf den ICBM-Testschuss der TVRK, der eigentlich die USA über den Ozean zum Ziel hat, machen die südkoreanischen Machthaber so großen Lärm, um dem amerikanischen Dienstherrn Gefallen zu tun. Lächerlich ist es dabei, dass die südkoreanische Regierung, die nichts weiter als Untertan der USA ist, ihre Lage nicht versteht und die sogenannten separaten Sanktionen und harte militärische Entgegnung im Munde führen. Sie soll tief nachdenken, welche schwere Folgen ihre vorwitzige, hastige Handlung nach sich ziehen würden.